Orest und Pylades, die beiden am Ufer aufgegriffenen Fremden, in Ketten. So nahen wir uns dem gewissen Tod. Mit jedem Schritt wird meine Seele stiller. Als ich Apollon bat, das fürchterliche Geleit der Rachegeister von mir wegzunehmen, schien er mir Hilfe im Tempel seiner Schwester, die über Tauris herrscht, mit hoffnungsreichen Götterworten zu versprechen. Und nun erfüllt sich's, dass alle Not mit meinem Leben enden soll. Wie leicht wird mir's, dem eine Götterhand das Herz zusammendrückt, dem schönen Licht der Sonne zu entsagen. Nur dich, mein Pylades, so ungern ich dich in meine Schuld und meinen Bann gezogen, so ungern nehme ich dich in jenes Trauerland frühzeitig mit. Ich bin noch nicht, Orest, wie du bereit, in jenes Schattenreich hinabzugehen. Ich sinne noch durch die verworrenen Pfade, durch die uns das Geschick zum Tod zu führen scheint, uns zu dem Leben wieder aufzuwinden. Ich denke nicht den Tod. Ich sinn und horche, ob nicht zu irgendeiner Flucht die Götter Rat und Wege zubereiten. Der Tod kommt unaufhaltsam, gefürchtet oder ungefürchtet. Wenn die Priesterin das Beil schon hebt, soll dein und meine Rettung noch mein Gedanke sein. Der Unmut beschleunigt die Gefahr. 1000 Tränke gehen jeden Tag durch meine Seele. Ich hab das Wort Apollons vor mir, das Indianens Heiligtum. Du Trost und Hilfe und Rückkehr finden sollst. Mir lag die dunkle Decke des Lebens von Kindheit an schon auf dem zarten Haupt. Unter einer Mutter, die des abwesenden Gemahls vergaß, wuchs ich gedrückt. In meiner Unschuld ein bitterer Vorwurf ihr und ihrem Buhlen. Wie oft ich, wenn ich Elektrin, meine liebe Schwester, am Feuer in der tiefen Halle sitzen sah, drängte ich mich auf ihren Schoß und starrte, wenn sie weinte, sie mit großen Augen an. Dann sagte sie von unserem Vater viel. Ach, wie verlangte mich, ihn zu sehen. Mich wünschte ich bald nach Troja. Ihn bald her. Es kam der Tag. Lass von jenen Geschichten sich Höllengeister nächtig unterhalten. Die Götter brauchen gute Menschen auf dieser Welt und haben noch auf dich gezählt. Sie gaben dich dem großen Vater zum Geleit nicht mit, da er unwillig nach dem Orkus ging. O, wär ich seinen Saum ergreifend ihm nachgegangen. So haben die, die dich erhielten, für mich gesorgt. Denn was ich worden wäre, wenn du nicht lebtest, weiß ich nicht. Da fing mein Leben an, als ich dich liebte. Mit deiner Liebe zu mir begann dein Elend. Dies ist das Schwerste von meinem Schicksal, dass ich wie ein verpesteter Flüchtling geheimen Tod und Schmerzen um mich verbreite. Ich wär der Nächste, diesen Tod zu sterben, wenn je dein Hauch, Orest, vergiftete. Bin ich nicht immer noch voll Mut und Lust? Und Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten. Mich haben sie zum Schlechter auserkoren, zum Mörder meiner Mutter, zum unerhörten Rächer, unerhörter Schandtat. Ach nein, sie haben's schon auf Tantals Haus gerichtet und ich, der Letzte, sollte nicht schuldlos, noch ehrenvoll vergehen. Apoll gebeut dir, vom taurischen Gestad Diana seine geliebte Schwester nach Delphos hinzubringen. Wie ehrenvoll, dass er uns dies Geschäft vertraut. Dann sollst du durch die Bitte der keuschen Göttin befreit von den Erinien werden. Schon hier, in diesen heiligen Hain, wagt keine sich. Uns war es aufbehalten, das heilige Bild von diesem Ort zu holen. Uns wird es auferlegt. Und seltsam sind wir bis an die Pforten schon geführt. Mit seltener Kunst pflichtst du der Götter Rat und Menschenwitz zusammen. Schwere Taten müssen getan sein. Und dem, der viel verbrach, wird auferlegt, mit dem Unmöglichen sich zu bekämpfen. Bringst du die Schwester zu Apollon hin, so wird für diese Tat Apoll dich aus der Hand der alten Unterirdischen retten. Wenn ich bestimmt bin, noch für sie zu tun, so mögen sie von meiner Seele den Schwindel nehmen, der unaufhaltsam auf dem Pfad des Blutes mich zu den Toten reißt. Von unseren rauen Wächtern bisher habe ich gar vieles ausgelockt. Ich weiß, das blutige Gesetz, das jeden fremden Andianenstufen opfert, schläft. Seid ein fremdes, göttergleiches Weib als Priesterin mit Weihrauch und Gebet den Göttern dankt. Sie glauben, dass es eine der geflüchteten Amazonen sei und rühmen ihre Güte hoch. Sie kömmt, lass mich mit ihr allein. Ich sage ihr nicht geradezu die Wahrheit. Und ehe sie mit dir spricht, treff ich dich noch. Orest ab. Iphigenie tritt auf. Woher du seist und kommst, o Fremdling, sprich. Ich weiß nicht, ob ich dich mehr dem Geschlecht der Skythen, ob ich dich einem Griechen vergleichen soll. O willkommener Ton der Muttersprache in einem fremden Land. Gefangen wie ich bin, sehe ich die blauen Berge des Vaterhafens neu in meinem Auge. An dieser Freude erkenne, dass ich ein Grieche bin. Sag mir, wer du seist. Und welch unseliges Geschick mit dem Gefährten dich hierher geführt. Sie nimmt ihm die Ketten ab. Leicht zu erzählen ist unser Elend, schwer zu ertragen. Wir sind aus Kreta, Adrastus' Söhne. Der jüngste ich, mein Name ist Amphion. Laodamas, der seine vom Haus, ist eher der Älteste. Ein mittlerer Bruder stand zwischen beiden. Gelassen folgten wir den Worten unserer Mutter, solange der Vater noch vor Troja stritt, doch als der mit viel Beute rückwärts kam und bald darauf verschied, begann der Streit um Reich und Erbe unter uns. Ich war dem Eltern immer mehr gewogen und in unseligem Streit erschlug Laodamas den Bruder. Ihn verfolgen nun um der Blutschuld willen die Furien. Und hierher leitete das delphische Orakel unsere Schritte, das uns verhieß, er sollte hier im Tempel der Diana Ruh und Rettung finden. Gefangen sind wir an dem unwirtbaren Ufer und dir als Opfer dargestellt, das weißt du. Ist Troja umgekehrt? Versichere es mir. Es liegt, o sichere du, uns Rettung zu und eilig. Hab Erbarmen mit meinem Bruder. Jede Freud und Schmerz zerrüttet ihn mit fieberhaftem Wahnsinn. So groß dein Unglück sei, beschwör ich dich, vergiss es, bis du meiner Neugier genug getan. So ist der Jammer, der durch Mykenens Hallen tönt, dir ein Geheimnis? Klytämnestra hat geholfen von Ägist, den Agamemnon am Tag der Rückkehr umgebracht. Ich sehe an deinem Blick und an der Brust, die gegen die ungeheure Nachricht vergebens kämpft, dass du des Atreus hohes Haus verehrst. Vielleicht bist du die Tochter eines Gastfreunds oder Nachbarn. Entzieh mir's nicht und rechne mir's nicht zu, dass ich der Erste bin, der diese Gräuel meldet. Sag mir, wie ward die schwere Tat vollbracht? Am Tag der Rückkehr. Da der König aus dem Bade steigend sein Gewand verlangte, warf die Verderbliche ein künstlich sich verwirrend Kleid ihm über. Und da er drunter sich abarbeitend gefangen war, erstach Ägist ihn. Und welcher Lohn der Mitverschwörung ward Ägisten? Des Königs Reich und Bett, das er schon eh besaß. So stammt die Schandtat aus der bösen Lust. Und aus dem Trieb, sich am Gemahl zu rächen. Was tat der König solcher Rache wert? Nach Aulis lockt er ehemals sie, und seine älteste Tochter Iphigenie brachte er dort als Dianens Opfer um. Das, sagt man, hat sie niemals dem Gemahl vergessen und grausam an dem Wiederkehrenden gerecht. Es ist genug. Du wirst mich wiedersehen,